bist nicht wie ich. Wir sind nicht wir selbst. Wir selbst. Ich bin nicht wie ihr. Und du bist nicht wie ich. Wir sind nicht wir selbst. Wenn der Teufel sich einmischt. Zwischen den Zeilen befinden sich Reime, die euch immer weiter in meinen magischen Kreisen vereinnahmen werden. Sie werfen ein Spiegel der eigenen Selbstreflexion tief in die Seele der Menschen. Sie nehmen unbewusst einen Schaden davon. Doch selbst für weniger bin ich nicht auf diese Erde gekommen. Sie wollen nicht hören, dann müssen sie fühlen und spüren, welche Auswirkungen auf sie zukommen. Alles auf dieser Welt ist vergänglich und beständig, ist nur der allgegenwärtige nahende Tod. Du musst dich nicht umbringen, ich muss dich nicht umbringen. Am Ende sterben wir sowieso. Der Lauf aller Dinge ist farbenlos. Bin ich gehässig oder noch schadenfroh? Meine Mucke, sie läuft nicht im Radio. Es ist bei mir Cardio, euch den Teufel ins Herz zu treiben. Unheilige Musik, die Töne und Klänge dämonischer Wesen. Unheilige Musik, im Namen des Teufels die Toten anbeten. Unheilige Musik, bis ich mich aus ihrer Mitte befreie. Unheilige Musik, und keiner von euch, der mir folgen darf. Unheilige Musik, die Töne und Klänge dämonischer Wesen. Unheilige Musik, im Namen des Teufels die Toten anbete. Unheilige Musik, bis ich mich aus ihrer Mitte befreie. Unheilige Musik, und keiner von euch, der mir folgen darf. Multiresistent gegen alles, was sie bringen. Und Manipulation ist in den Nachrichten zu finden. Doch ich mache mich frei von Gedanken, die nicht mit alleinigem Handeln in die Tat umgesetzt werden. Ist der Tag ein guter zum Sterben? Wie lang hast du noch Zeit? Wie lang hab ich noch Zeit? Wie lang haben wir Zeit? Bis sich die Wahrheit dann endlich mal zeigt. Findest du die Wahrheit im Tod? Denn wahrhaftig wird er dich irgendwann holen. Ich habe mich mit ihm verschworen. Eine alte verbrannte Grimoire in aramäischer Schrift öffnet sich vor deinen Augen. Himmlische, höllische Tore. Und die Menschen, sie sind ganz in Sorge, dass ihnen schreckliches Leid widerfährt. Stresst meinen Geist nicht zu sehr. Oder es brechen die Siegel der Ketten, die mich noch am Boden versuchen zu halten. Unheilige Musik, die Töne und Klänge dämonischer Wesen. Unheilige Musik, im Namen des Teufels die Toten anbeten. Unheilige Musik, bis ich mich aus ihrer Mitte befreie. Unheilige Musik, und keiner von euch, der mir folgen darf. Unheilige Musik, die Töne und Klänge dämonischer Wesen. Unheilige Musik, im Namen des Teufels die Toten anbete. Unheilige Musik, bis ich mich aus ihrer Mitte befreie. Unheilige.